Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Hallo und herzlich willkommen zu Frequency. Freie Musik aus dem Netz mit Christian Grasse. Hallo. Los geht's mit Musik vom aktuellen Ideology Sampler. Die nächsten 5 Minuten gehören ihm hier, Professor Click. Again right now. There. 9 war das von Professor Click aus Chicago. Because Best Things Are Free heißt das Album, auf dem dieser Track erschien. Und das ist kein offizielles Professor Click Album, sondern eine Compilation des Kölner Netlabels Ideology. Und auf dieser mittlerweile 64. Release will das Label, Zitat, ausloten, wie viel Raum Elektro und Techno für artfremde Stilelemente bieten. Der nächste Track bedient sich bei skurrilen Pop-Elementen. Wir hören Fioletovo von Fioco. Thank you. Delicate Steve mit Butterfly war das. Wonder Visions heißt das Debüt dieser wunderbaren Instrumentalband aus New Jersey. Erschienen ist das Album bei dem Kultlabel, muss man eigentlich sagen, Luaka Bob. Das wurde bereits in den 80ern gegründet und zwar von David Byrne. Das Label beschreibt Delicate Steve als Instrumental Band from the Future, the Present and the Past. Und diese Beschreibung ist ziemlich passend, muss man sagen, denn die Musik klingt nostalgisch und innovativ zugleich. Die Single Butterfly erschien außerdem noch bei dem Netlabel Bad Panda Records. Dort habe ich sie auch gefunden und dort gibt sie natürlich als freien Download. Und genau an dieser Stelle bei Bad Panda Records brachte auch ein italienischer Multi-Instrumentalist namens Dumbo Gets Mad kürzlich sein Debütalbum heraus. Elephants at the Door heißt es und das ist ein wahres psychedelisches Feuerwerk. Wir hören einen ersten von drei Tracks und zwar Electric Prawn. Dumbo Gets Mad aus Italien. Der Name ist übrigens inspiriert von dem Disney-Film Dumbo. Ein Elefant also, der in einer Szene des Films merkwürdige Substanzen zu sich nimmt und dann ziemlich benebelt und halluzinierend durch die Gegend schwebt. Musikalisch ist das Ganze eine Zeitreise, kann man fast schon sagen. Man hört immer wieder psychedelische Pop- und Rockklänge aus den 60ern, was sicherlich auch am Aufnahme-Equipment liegt, denn es wurden ziemlich alte Bandmaschinen und Synthesizer für die Produktion des Albums benutzt. Einige Songs klingen dann aber wiederum irgendwie modern, vor allem auch rhythmisch gesehen, denn die Beats einiger Songs erinnern sogar teilweise an Hip-Hop. Flying Lotus übrigens nennt das Paar hinter Dumbo Got Mad als Inspirationsquelle. Mal gucken, vielleicht hört man das ein bisschen bei dem nächsten Song. You Make Me Feel. Make Me Feel von Dumbo Gets Mad. Der Song ist ebenfalls auf dem Debütalbum der beiden Italiener. Elephants at the Door heißt es und erschien bei dem Netlabel Bad Panda Records. Eigentlich veröffentlicht das Label wöchentlich eine Download-Single. Dumbo Gets Mad ist dann das erste Album dieses Labels. Und das gibt's auch nicht ganz umsonst, wie die ganzen Downloads zuvor, denn bezahlen muss man mit einem Tweet oder einem Link auf Facebook. Innerhalb weniger Tage gab es auch unzählige Reviews zu dem Album und es wurde in allen Lagen gelobt. Und ich finde es wirklich auch ganz großartig. Also es gehört jetzt schon, muss ich sagen, zu einem meiner wahrscheinlich Top-Alben des Jahres. Und genau deshalb hören wir auch noch ein Stück, das sicherlich so ein bisschen als der Hit dieser Band gelten kann. Plummy Tail heißt es. Und Links zu diesen ganzen Songs gibt es bei uns im Netz auf byte.fm/magazin. Eigene Sache. Liebe Freunde von BYTE.FM, es wird Zeit, dass wir Danke sagen. Danke dafür, dass ihr unser Radio unterstützt. Eure Mitgliedschaft im Verein Freunde von BYTE.FM ermöglicht es uns, mit Liebe und Know-how unser Programm zu machen. Vielen Dank. Yeah. Cuckoo Kitchen waren das, die hier ziemlich punkig und rockig daherkommen. Und wir werden auch gleich hören, dass das auch noch ein bisschen ruhiger geht. Die beiden Frontfrauen der norwegischen Band scheinen sich in ihren Songs hauptsächlich über Männer aufzuregen. I don't want to be another spot on your bedsheet, konnte man da eben hören. Und jetzt folgt ein Stück, das wiederum behauptet, dass das männliche Geschlecht aus einer Ratte hervorgeht. Rats blossom into boys. Blossom into Boys von Cuckoo Kitchen aus Norwegen. Erschienen sind beide diese ja eben gehörten Stücke auf dem Netlabel Eardrums Pop und dort gibt es ebenfalls wie bei Pet Panda Records eben schon erwähnt auch Download-Singles, allerdings nicht wöchentlich, sondern in mehr oder weniger unregelmäßigen Abständen. Wir werden auch gleich noch eine weitere hören, aber zuerst kommen wir nochmal zurück zu Bad Panda Records, die sich ja auch, wie schon gesagt, größtenteils dem kleinsten Veröffentlichungsformat der Single widmen. Vor ein paar Wochen erschien dort eine Maxi, die mich absolut beeindruckt hat. Sie stammt von einer Band aus Island, aus Reykjavik, um genau zu sein. Und diese steckt voller beeindruckender Gegensätze. Es gibt 4 Bandmitglieder, die gehen auch zum Großteil zur Schule, klingen aber schon so, als würden sie 10 Jahre auf der Bühne stehen. Musikalisch ist das alles typisch isländisch, möchte man fast sagen, verträumt, sphärisch, explosiv und ruhig zugleich. Einfach wunderbar. Es geht um die Band Lockerbie, die, wie man auch gleich hört, mit Sigur Rós aufgewachsen sind. Lockerbie aus Island, deren Namen eine sehr tragische Geschichte verkörpert. 1988 stürzte ein Passagierflugzeug nach einer Kofferbombe über der schottischen Stadt Lockerbie ab. Über 250 Menschen starben damals und auf diese Geschichte ist die Band im Netz gestoßen. Und das, also das Internet, spielt für die Jungs sowieso eine ziemlich große Rolle, nicht nur für Recherchezwecke. Ich habe mich mit dem Kopf der Band, David Anna Sigurðsson, via Skype unterhalten und ihn mal gefragt, was ihm das Netz als Musiker, aber auch als Nutzer überhaupt bedeutet und ob er in diesen beiden Rollen vielleicht auch Widerspruch sieht. Dieses Interview zum Beispiel. Ohne das Internet wäre es gar nicht möglich. Weil unsere Musik frei im Netz steht, werden immer mehr Leute auf uns aufmerksam. Für Bands bietet das Netz also eine tolle Möglichkeit, bekannt zu werden. Zwar gibt es natürlich das Problem, dass man mit Downloads kaum Geld verdient, aber trotzdem überwiegen die Vorteile. Vor allem für so junge Bands, wie wir es sind. Für mich persönlich ist das Netz noch wichtiger, denn man findet einfach alles dort. Das ist großartig, als Musiker und natürlich auch als Nutzer. Klar, es ist schwer, als Künstler Geld zu verdienen, aber Geld ist eben natürlich auch nicht alles. Das mussten besonders die Isländer lernen, denn die Wirtschaftskrise hatte Island mit voller Wucht erwischt, so stark wie kaum ein anderes Land. Und ich wollte von David wissen, ob sich die Musik und auch die Kunstszene in Island seit der Krise verändert hat. Die Musik wurde auf jeden Fall besser. Kaum jemand geht noch zur Schule, um Banker zu werden. Die Leute sind auch viel entspannter geworden. Andererseits ist es aber auch schwieriger geworden, an Geld für Studioaufnahmen zu kommen. Denn kaum jemand hier hat einen Plattenvertrag. Wir auch nicht. Wir machen alles selbst und das hat auch wieder Vorteile. Ohne Plattenvertrag gibt es auch nicht den Druck, Geld für ein Label verdienen zu müssen. Wir sind also völlig frei, das zu tun, was wir wollen. Ich denke, das sind gute Voraussetzungen, um neue Musik zu machen. Die Krise als Chance für die Kunst sozusagen. Trotzdem, es wäre ja denkbar, dass in einer kleinen Stadt wie Reykjavik, in der so eine riesige Musikszene existiert, auch viel Konkurrenz zwischen den Bands entstehen kann. Gefühlt spielt ja fast jeder Isländer in einer Band. Aber das ist gar nicht so. Weder das mit den vielen Musikern, noch das mit der Konkurrenz, hat mir David erzählt. Es gibt gar nicht so viele Musiker bei uns in Island, wie man vielleicht denken mag. Es ist einfach so, dass jeder in mehreren Bands spielt. Auch wir haben noch ein paar andere Musikprojekte. Deshalb gibt es auch nicht wirklich Konkurrenz zwischen Bands oder sowas. In Reykjavik ist das alles eher wie ein großer Freundeskreis. David Anna Sigurðsson von der isländischen Band Lockerbie. Im Sommer soll übrigens das Debütalbum fertig werden. Man darf sehr gespannt sein, denn die Musik, die man bisher hören kann, ist absolut überzeugend. Wir hören noch einen Track, und zwar Snoljon. Lockerbie mit Snollion. Erschienen ist das Ganze bei Bad Panda Records. Download und Infolinks zu Musik, Band und Label gibt's bei uns im Netz und zwar auf byte.fm/magazin. Wie vorhin angekündigt, kommen wir nochmal zu dem Netlabel Eardrums Pop und einer weiteren Download-Single des Labels. Sie kommt von Early to Bed, einer Band, die ihrem Namen alle Ehre macht, denn sie macht Musik, die einen so sehr beruhigt, dass man wunderbar träumen kann. Und das soll jetzt aber nicht heißen, dass sie einschläfernd ist, ganz im Gegenteil. Wir hören Weather Vane. Musik von Early to Bed. Das ist ein transatlantisches Musikprojekt von einer gewissen Megan und einem gewissen Henry. Und die beiden liefern so etwas wie eine musikalische Internet-Love-Story, könnte man fast sagen. Die beiden haben sich nämlich noch nie gesehen und kommunizieren ausschließlich übers Netz. Auch die Musik entsteht über diverse digitale Pfade, die die beiden beschreiten. Und da kann man nun wirklich nicht mehr behaupten, dass virtuelle Freundschaften keine Tiefe haben könnten, denn wie sonst sollte so wunderbare Musik dabei herauskommen. Mit dieser kleinen Netzgeschichte verlasse ich die Sendung und wünsche verträumte Gedanken bei diesem letzten Song für heute. Mein Name ist Christian Grasse und ich sage Tschüss und wie immer vielen Dank fürs Zuhören.